Er soll's wohl bleiben lassen, mir mein Weib zu nehmen. Gebt sie mir, geschwind. Sie sei nun eure Tochter oder sei es nicht, sei Christin oder Jüdin oder keines, gleich viel, gleich viel. Ich werd euch weder itzt noch jemals sonst in meinem ganzen Leben darum befragen. Sei, wie's sei. Ihr wähnt wohl gar, dass mir die Wahrheit zu verbergen sehr nötig? Sei, wie's sei. Ich habe es ja euch, oder wem es sonst zu wissen ziemt, noch nicht geleugnet, dass sie eine Christin und nichts als meine Pflegetochter ist. Warum ich's aber ihr noch nicht entdeckt, darüber brauche ich nur bei ihr mich zu entschuldigen. Das sollt ihr auch bei ihr nicht brauchen. Gönnt's ihr doch, dass sie euch nie mit anderen Augen darf betrachten. Spart ihr die Entdeckung doch. Noch habt ihr ja, ihr ganz allein mit ihr zu schalten. Gebt sie mir. Ich bitt euch, Nathan, gebt sie mir. Ich bin's allein, der sie zum zweiten Male euch retten kann. Und will. Ja, konnte. Nun auch nicht mehr. Es ist damit zu spät. Wieso? Zu spät? Dank sei dem Patriarchen. Dem Patriarchen? Dank. Ihm Dank. Wofür? Dank hätte der bei uns verdienen wollen. Wofür? Wofür? Dass wir nun wissen, wem sie anverwandt, nun wissen, wessen Händen sie sicher ausgeliefert werden kann. Das dank ihm, wer für mehr ihm danken wird. Aus diesen müsst ihr sie nun auch erhalten und nicht aus meinen.